Sie sagen Risikoprämie, wir sagen Wucherzinsen. Sie sagen Flexibilisierung, wir sagen Lohnraub. Sie sagen Anpassen an den Markt, wir sagen Massenentlassung. Sie sagen Reformen, wir sagen Diebstahl und Plünderung. Sie sagen unsere Demokratie, wir sagen ihre Diktatur. Sie sagen die Märkte, wir sagen die Spekulanten. Sie sagen Investoren, wir sagen Parasiten. Sie sagen unsere Freiheit, wir sagen unsere Unfreiheit. Sie sagen unser Vaterland, wir sagen Niemandsland. 91.4 FM bei Contrabanda. Willkommen. Ein neuer Samstag, genauer gesagt der 9. März 2013. Eine neue Sendung. Es ist kurz nach 10 Uhr morgens. Wir sind jetzt 2 Stunden auf Sendung. Wir versuchen auch heute wieder informativ, interessant und unterhaltsam zu sein. Und sehr musikalisch. Hier zum Beispiel beginnen wir die letzten Wochen, wie immer, unsere Sendung mit einem Thema von Herrn Till Brönner, dem Magier an der Trompete. Von seinem gleichnamigen Album, das heißt nämlich einfach wie er, Till Brönner. Das Stück heißt Return to the Fold. Es gibt einiges an Trauermeldungen diese Woche. Zuerst natürlich einmal ein Nachtrag. Herr Stefan Hessel, der ist schon vor 14 Tagen gestorben, aber wir haben dieses traurige Ereignis noch nicht gebührend gewürdigt hier im Niemandsland. Und das liefere ich erst einmal zu Eingangs. Dann natürlich Hugo Chavez, der Kommandante. Und Herr Elvin Lee von 10 Years After, der magische Gitarrist mit dem 10-Minuten-Stück von I'm Going Home, der ist auch tot. Stefan Hessel war 95 Jahre alt. Die kleine Streitschrift, die aus ihm schlagartig einen weltberühmten Helden der Jugend machte, erschien in Frankreich auf den Tag genau an seinem 93. Geburtstag. Der Appell Indignez-vous, empört euch, ein nur 32 Seiten starker Aufruf zum Widerstand gegen die Diktatur des Finanzkapitalismus und den erzwungenen Abbau des Sozialstaats, löste ein gewaltiges Echo aus und verkaufte sich bis heute über 4 Millionen Mal. Der Erfolg überwältigte Stefan Hessel und er genoss es. Der alte Herr, der das 20. Jahrhundert als unerschrockener Kämpfer für die Menschenrechte und gegen die Barbarei erlebt hatte, sah darin eine Verpflichtung. Verantwortung war ein Schlüsselbegriff seiner Existenz und seines Wirkens. Wie ein ewig jugendlicher Globetrotter warb er für die unverrückbaren Werte der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Solidarität. Stefan Hessel wurde in Berlin als Sohn des Schriftstellers Franz Hessel und der Journalistin Helene Grund geboren und er kam mit seiner Mutter früh nach Paris. 1937 wurde er eingebürgert. Nach der Besetzung Frankreichs durch Nazi-Deutschland 1940 schloss sich Hessel der Resistance an. Von der Gestapo gefasst und gefoltert kam er in die KZ Buchenwald und Dora. Doch es gelang ihm zu entkommen. Nach dem Krieg trat er in den diplomatischen Dienst ein und schrieb an der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen mit. Er führte einen ständigen Kampf für den Frieden, insbesondere für jenen im Nahen Osten. Die Poesie war die große Leidenschaft dieses Humanisten, aber selbst zum Schriftsteller wurde er erst spät, mit 80 Jahren, als er seine Autobiografie »Tanz mit dem Jahrhundert« veröffentlichte. Stefan Hessel starb in der Nacht zum 27. Februar in Paris. Auch wir hier im Niemandsland haben die Flaggen auf Halbmast und trauern um diesen großen Kämpfer und Denker, der als über 90-Jähriger der Jugend noch einen Impuls geben konnte. Farewell. Stimmt was nicht, wie du lachst und wie du tust. Oh, wie du fragst und was du sagst, hey, ich glaub dir nicht. Wenn du was zu sagen hast, dann sag es so, wie es ist oder gar nicht. Sag es so, wie es ist oder nie. Warum redst du dauernd um den heißen Brei rum? Wenn du was zu sagen hast, sag es, wie es ist. Bewegst, aufgesetzt, abgeschaut, ist nicht von dir. Oh, du weißt Bescheid, du kennst dich aus, dann spuck doch aus, was du zu sagen hast. Oh, sag es so, wie es ist oder gar nicht. Sag es so, wie es ist oder nie. Warum redst du dauernd um den heißen Brei rum, wenn du was zu sagen hast? Hey, sag es so, Adios, Kommandante. Venezuela nimmt Abschied von Hugo Chavez. Hochrangige Delegationen aus 55 Ländern waren bei der Trauerfeier in Caracas. Der Leichnam von Hugo Chavez wird übrigens einbalsamiert. Nicolas Maduro ist neuer Staatschef. In Anwesenheit, wie gesagt, hochrangiger Delegationen aus 55 Staaten der Welt, darunter die Staats- und Regierungschefs fast aller Länder Lateinamerikas, hat Venezuela am gestrigen Freitag offiziell Abschied von seinem am Dienstag verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez genommen. Zu der Zeremonie in der Militärakademie, in der Chavez' Leichnam seit Mittwoch aufgebahrt wurde, waren unter anderem der kubanische Präsident Raúl Castro, Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto, der Chilene Sebastián Piñera und andere hochrangige Gäste nach Caracas gereist. Die Zahl der Länder, die durch ihren obersten Repräsentanten vertreten wurden, lag offiziellen Angaben zufolge bei 33. Berlin entsandte lediglich den deutschen Botschafter in Caracas, einen gewissen Herrn Walter Lindner. Auf der Homepage der diplomatischen Vertretung wurde ein Kondolenzschreiben von Bundespräsident Joachim Gauck an den geschäftsführenden Staatschef Nicolas Maduro dokumentiert. Sehr geehrter Herr Präsident, mit Trauer habe ich die Nachricht blablabla vom Tode blablabla. Ich möchte Ihnen und dem Volk blablabla Wünsche tragen in dieser Kraft, Trauer, blablabla. Gut, dieses blablabla ging dann auf die Homepage von Gauck. Maduro sollte am Freitagabend nach Abschluss der Trauerfeierlichkeiten vor der Nationalversammlung, dem venezolanischen Parlament, den Amtseid ablegen. Er amtiert bis zur Neuwahl eines neuen Staatschefs, die nach den Bestimmungen der Verfassung innerhalb von 30 Tagen stattfinden muss, wobei unklar ist, ab wann genau diese Frist gezählt wird. Die Tageszeitung El Universal zitierte jedenfalls einen namentlich nicht genannten Sprecher des Nationalen Wahlrats, CNE, wonach dessen Behörde ab dem 14. April zur Durchführung der Abstimmung bereit sei. In der Folge müssen auch die eigentlich für den 14. Juli vorgesehenen Kommunalwahlen verschoben werden. Während für die Regierungsanhänger Nicolás Maduro kandidieren wird, den bereits Hugo Chávez im Dezember in seiner letzten öffentlichen Ansprache als sein Nachfolger favorisiert hatte, bewirbt sich für die Opposition ein gewisser Enrique Capriles Radonski. Dieser war im vergangenen Oktober erfolglos gegen Hugo Chávez angetreten. Im Dezember allerdings als Gouverneur des Bundesstaates Miranda wiedergewählt worden. Meinungsumfragen, die vor dem Tod von Chávez durchgeführt wurden, sehen Maduro als klaren Favoriten. Der verstorbene Präsident soll einbalsamiert werden und in einem gläsernen Sarg im Militärhistorischen Museum von Caracas aufgebahrt werden. Diese Gedenkstätte war schon zuvor der Erinnerung an die von Hugo Chávez geführte Militärrebellion vom 4. Februar 1992 gewidmet worden, da der Kommandant damals in diesem Gebäude seinen Befehlsstand hatte. Der versuchte Sturz des sozialdemokratischen Staatschefs Carlos Andrés Pérez knapp 3 Jahre nach der von diesem zu verantwortenden blutigen Niederschlagung von Massenprotesten scheiterte zwar, doch Chávez wurde schlagartig zum Volkshelden. Das Präsidentenamt trat Chávez nach seinem Wahlsieg zwar erst am 2. Februar 1999 an, der 4F, der 4F, gilt jedoch als eigentlicher Beginn der bolivarischen Revolution. Die Einbalsamierung, die Nicolás Maduro am Donnerstagabend Ortszeit verkündet hatte, war eine Reaktion auf den alle Kapazitäten sprengenden Antrag von Menschen, die Chávez ein letztes Mal sehen wollten. Auf mehr als 2 Millionen wurde die Zahl derjenigen geschätzt, die sich in die Reihe der Wartenden vor dem Militärhospital eingereiht hatten, um an dem offenen Sarg vorbeizuziehen. Nun solle Chávez für alle Zeiten von allen besucht werden können, die dies wünschen, sagte Maduro, wie Lenin, Ho Chi Minh und Mao Zedong. Chávez selbst sei nun dort, wo er Salvador Allende, Che Guevara und Simón Bolívar umarmen könne. Auch in Havanna de Cuba und anderen Städten Kubas haben Zehntausende Menschen an Ehrungen für Hugo Chávez teilgenommen. Wie die Mitarbeiterin der Jungen Welt, Frau Daisy Francis Mechidor, berichtete, zog am Donnerstag eine nicht enden wollende Schlange aus Männern und Frauen, Jungen und Alten, am Monument für den kubanischen Nationalhelden José Martí auf der Plaza de la Revolución vorbei. Das mit Venezuela eng verbündete Land hatte wie zahlreiche andere auch Staatstrauer verhängt. Er war ein Mann des Volkes und des Kampfes. Er hat seinem Volk ein wichtiges Erbe hinterlassen. Der Schmerz ist unzähmbar, hieß es von Trauernden. Chávez sei eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Musik Das war ein Bericht von Herrn André Scheer, heute veröffentlicht auf der Titelseite der Jungen Welt, der Internetausgabe der Jungen Welt, unter dem Titel Adios Comandante, 9. 10. März, Samstag, Sonntag 2013. Ich muss dir ein Geständnis machen, bevor wir uns noch näher kommen. Es ist keine große Sache, aber ich finde, du solltest es wissen. Denn es hat ja nichts mit dir zu tun und auch nichts mit uns zweien. Und es ist ja nicht pervers, ich denke oft an Uruguay, Uruguay. Ja, ich denke oft an Uruguay, an dieses kleine Land. Man hat es mal die Schweiz von Südamerika genannt. Im Fußball waren sie mal ganz groß, auch das ist längst vorbei. Ich weiß wirklich nicht warum, ich denke oft an Uruguay. Ich war noch nie in Uruguay und ich muss auch gar nicht hin. Wahrscheinlich ist es nur das Wort, dem ich verfallen bin. Es klingt so wild und dunkel, ja, es klingt nach Zauberei. 3 U auf engstem Raum, ich denke oft an Uruguay, Uruguay, Uruguay. Jetzt kennst du mein Geheimnis und du lächelst, Gott sei Dank. Mir fällt ein Stein vom Herzen, du hältst mich nicht für krank. Ich hatte Angst vor dem Moment und jetzt ist er vorbei. Jetzt denken wir zusammen vielleicht oft an Uruguay, Uruguay, ah, Uruguay. Ah. Denn es hat ja nichts mit dir zu tun und auch nichts mit uns zweien. Und es ist auch nicht pervers, ich denke oft an Uruguay, Uruguay. Dankeschön. El futuro de España emigra a Alemania. Yo podré mirar a mis hijos a los ojos y decirles, yo estuve ahí. 15 O. Los políticos nos mean, los medios dicen que llueve. No falta dinero, sobran ladrones. No es una crisis, es una estafa. O avanza la revolución o nos aplasta la barbarie. Al pueblo lo que es del pueblo, sanidad, habitaje, educación, no se vende. Tengo carrera y como mortadela. España emigra a Alemania. El futuro de España emigra a Alemania.

vermisst, denn ich hab mich wach geküsst. Niemandsland 91.4 FM. Guten Morgen noch einmal für alle, die sich jetzt erst dazugeschaltet haben. Wir senden live hier von der Plaza Real in Barcelona, aus dem Herzen der Stadt. Wir hatten zwei Trauermeldungen schon angegeben. Zwei Fahnen sind hier mit der Niemandsland-Flagge auf Halbmast. Trauer um Stefan Hessel und Trauer auch um Hugo Chavez. Guten Morgen, Werner, wie geht's dir denn? Guten Morgen. Also ich lebe noch, aber natürlich nicht mehr so gut, in Anführungszeichen, wie noch vor ein paar Jahren. Ne? Und zu den beiden traurigen Meldungen, da können wir nur eines machen. Das, was die wollten, auch wollen und deren Kampf weiterführen. Und nicht etwa aus hohen moralischen Ansprüchen, sondern aus reinem Selbsterhaltungstrieb, glaube ich, müssen wir das machen. Ne? Ja, die Frage ist ja jetzt ganz allgemein, wie wird es in Venezuela und mit der bolivarischen Revolution weitergehen? Ist die umkehrbar oder ist die unumkehrbar? Das ist die große Frage, aber die historische Erfahrung lehrt uns ja, nichts ist unumkehrbar. Irreversibel, wie man so schön auf, sagen wir mal, Fremdhochdeutschen sagt, nichts ist irreversibel. Der nächste Rechte, der sich da an die Macht putscht, wird alles wieder kaputt schlagen, was da an sozialen Errungenschaften eingeführt wurde unter dem Chavismo. Was denkst du? Ja, genau, das gleiche wäre auch. Ne? Alles hängt von uns ab. Wenn wir es zulassen, dass das passiert, dann wird es passieren, natürlich. Weil irgendwelche Errungenschaften sozialer Art oder sowas in der Geschichte, nur die Naiven denken dann, ja, das haben wir jetzt erreicht, das wird dann immer so bleiben oder nur noch besser werden, das ist völliger Quatsch. Ja? Also die, die Interessen haben, die uns entgegengesetzt sind, die werden natürlich in jedem Moment immer wieder versuchen, das umzudrehen, sowohl in Venezuela wie auch hier. Ne? Und das ist ja, was stattfindet. So sieht's aus. Wenn man nicht aufpasst, ist schwuppdiwupp alles wieder weg. Und dann ist auch eine Generation, das ist auch ein Problem, es werden Generationen nachgezüchtet, die werden in Unterwürfigkeit, Demut und Dummheit gehalten oder abgelenkt durch neue Massendrogen. Und alles hat ja seine zwei Seiten, aber es gibt unglaubliche neue Massendrogen, die die Leute zu Hause halten, die die Leute an Bildschirmen gefangen halten mit absurden Spielen und suchtmachenden Videogames und Konsolen Und das ist natürlich auch ein Aspekt dieses Science-Fiction-Feudalismus, in dem wir leben. Ein Feudalsystem mit Science-Fiction-Aspekten, mit einer unglaublichen technologischen Raffiniertheit, wo uns Tag und Nacht Satelliten beobachten, wo die Kriege aus der Ferne mit sogenannten Drohnen geführt werden. Ferngesteuerte Mordmaschinen fliegen da über die Häuser in irgendeinem Viertel in der dritten Welt und knallen Leute ab. So weit ist es gekommen. Und was noch dazu kommt, besonders in Spanien jetzt, sehen wir ja jeden Tag, da kommt noch dazu so ein ideologischer Kampf, also nicht nur Verblödung durch Fernsehen zum Beispiel, sondern auch wirklich der Nationalkatholizismus von Franco ist jeden Tag manifester. Ja? Jetzt hier die Nachricht da von dem Innenminister von Jorge Fernández Díaz, ne, hat er doch jetzt gerade vor ein paar Tagen den großartigen Spruch getan: El matrimonio gay no garantiza la pervivencia de la especie. Also dass die Schwulen heiraten können, das garantiert nicht das Überleben der Menschheit und ja, sowas Dummes. Ich meine, Spezie. Wer glaubt denn, dass ein homosexueller Kontakt eine Schwangerschaft auslöst? Ich glaube nur er. Ja. Nee, aber was dahinter steckt, ist doch eben das. Sowas ja, Dummes. Die Kirche und die Religion auf allen Ebenen wieder ins Spiel zu bringen. Ne? Ja, das stimmt. Bei der Schulreform da, was sie Reform nennen, die sie jetzt machen wollen, die neue, ne, also das Argument nach außen ist, dass die jetzigen Gesetze, die unter den Sozialisten verabschiedet wurden, nicht respektieren die Vereinbarung zwischen Staat und Kirche. Und deshalb brauchen sie jetzt eine neue Reform. Aber natürlich geht es um solchen Schwachsinn, so einen Schwachsinn unter das Volk zu bringen. Und also schon von Kindesbeinen an in der Schule, dass der ganz klar sagt, die Religion soll genau den gleichen Rang haben wie alle anderen Fächer. Also Mathematik oder Sprache oder so. Ne, sagt er ganz offen heute, wo wir doch angeblich die Trennung von Kirche und Staat haben. Ja. Und also das kommt noch dazu, ne, zur Verblödung der Leute. Naja, das Problem ist auch, sie haben nichts anderes. Sie müssen ja dem aufklärenden Geist und sie müssen dem Intellekt und dem Verstand müssen sie etwas entgegenhalten. Sie müssen den Leuten ja erzählen, so wie ihr denkt, durch naturwissenschaftliche Prinzipien und durch den Geist der Aufklärung, ist euer Denken falsch. Ihr müsst an das Jenseits denken, ihr müsst an das Paradies denken, ihr müsst an göttliche Gebote denken. Deshalb so viel Religion. Es sind dieselben Leute, die auch, sagen wir mal, den islamistischen Fundamentalismus predigen. Ja. Diese Leute sind natürlich Brüder im Geiste. Die freuen sich natürlich, wenn in Ägypten auf einmal die Muslimbrüder rankommen. Das ist für sie keine Gefahr. Wenn ein aufgeklärtes, sich seiner Rechte bewusstes und im modernen Leben sich auskennendes Volk das Lesen und Schreiben kann, das sich ausdrücken kann, an der Macht ist, dann ist das immer eine Gefahr. Die wollen ein verblödetes, dummes Volk haben, das ans Jenseits glaubt, an abergläubischen Hokuspokus. Und so ein Volk kann man natürlich besser kontrollieren. Mit Fußball, mit Pornografie im Internet und mit den heuchlerischen und verlogenen Werten eines Systems, das dann so ist wie das, was wir im Vatikan sehen. Eine vergreiste, verknöcherte, absolut verkalkte Clique, die eine Institution regiert, die wie eine Kraken seine Tentakel in der ganzen Welt hat, sowohl ideologisch als auch finanziell, und von Päderasten nur so durchsetzt ist. Von heuchlerischen, kinderschändenden Leuten, die noch nicht mal angeklagt werden dürfen, weil sie dem Kirchenrecht unterstehen. Das ist das, womit sie uns kommen. Eine andere Nachricht, die auch damit zusammenhängt, ist ja, dann werden uns solche Ideale vorgestellt, wie zum Beispiel die Madre Teresa, ja, die jetzt doch schon über 10 Jahre tot ist, glaube ich, die aber den Friedensnobelpreis gekriegt hat und inzwischen, glaube ich, nicht heilig, aber selig gesprochen wurde. Mutter Teresa von Kalkutta, ne? Ja, genau. Für die Hörer, die das nicht so ganz. Ja, genau. Da haben jetzt kanadische Forscher rausgekriegt, dass da auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja? Die haben dann so näher nachgeforscht, was mit dem Geld passiert ist, dass diese, wie sagt man auf Deutsch, Mutter, was? Ehrwürdige Mutter. Madre Teresa, wie heißt? Mutter Teresa von Calcutta. Mutter Teresa, okay. Die haben natürlich deren Organisation unheimlich viel Geld und Spenden eingenommen. Also hunderte von Millionen. Und jetzt haben die mal nachgeforscht, was damit passiert ist. Und ein großer Teil ist weg. Also kann man nicht nachweisen, wo das hingeflossen ist und was damit gemacht wurde. Und jetzt bin ich sicher natürlich, wo es um diese Mutter Teresa geht. Die hat sich also nicht irgendwelche Louis Vuitton Taschen gekauft oder hat auch sicher auch keinen Jaguar, hatte die in der Garage stehen. Aber jedenfalls, es ist Geld hin und her gegangen von einem Konto zu anderen, Geheimkonten gab es. Das war der eine Punkt, den sie als Frage erstmal aufgeworfen haben. Und dann haben sie nachgeforscht, was eigentlich genau passiert ist in diesen 500 Missionen, die die Mutter Teresa auf der ganzen Welt betrieben hat. Und haben dann gesagt, also da sind hauptsächlich Sterbende aufgenommen worden. Und die aber sehr oft keine schmerzlindernde Mittel hatten, mangelnde Hygiene und solche Sachen. Dafür gab es aber reichlich Gebete und diese Bildchen da von der Jungfrau Maria, die dann verteilt wurden. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch jetzt zur Person Mutter Teresa, eine ganz dogmatische Verfechterin, keine empfängnisverhüllten Mittel benutzen, Recht auf Abtreibung sowieso nicht, Recht auf Scheidung auch nicht. Also das war ihre persönliche Meinung jetzt, abgesehen von den Organisationsgeschichten. Ne? Und dann sehr gute Kontakte immer zu den Mächtigen dieser Welt, also auch zu Diktatoren, da wo das Geld ist. Ne? Ein Beispiel Duvalier in Haiti. Und also wenn man genau hinguckt, die mag ja als Person so integer gewesen sein, wie sie will. Die selber unterschreibt natürlich keine Banküberweisung. Das ist die Organisation, die dahinter steckt. Ne? Aber es passiert genau das Gleiche wie in der Kirche selber. Ne? Und dann noch ein paar gute Werke dazu. Sowohl bei Mutter Teresa wie auch bei der Kirche. Ne? Also ich bin sicher, dass sie sich das Geld nicht persönlich unter den Nagel gerissen hat, aber wo mag es sein? Auf der Vatikanbank wahrscheinlich. Ne? Ja, das ist das Problem, wenn gutgläubige und idealistische Menschen eine Sache aufbauen und sich dafür einsetzen, dann kommen oft die Parasiten, die finanziellen Parasiten, klemmen sich an so eine Institution und fangen dann an, in eigene Taschen und in andere Richtungen zu wirtschaften. Das ist eben ein Problem, das viele, viele Institutionen haben, die, wie gesagt, wie du sagtest, Mutter Teresa selber, war vielleicht von einem glühenden Idealismus durchdrungen und hat dann mit religiösem Eifer und einem wirklich religiösen Eifer zu helfen, hat sie ihre Arbeit ausgeführt. Wer weiß, ich kann das nicht beurteilen, ich kenne ihr Leben nicht gut genug. Aber ich denke mir, man muss eben sich in alle Richtungen absichern und muss, wie hier bei Contrabanda, alles Kommerzielle draußen lassen. Zum Beispiel haben wir hier keine einzige Subvention. Wir nehmen keine Subvention, wir nehmen keine Werbung und wir kriegen hier kein Geld rein. Es kommt kein Geld rein. Es geht auch so gut wie kein Geld raus. Wir finanzieren uns absolut selbst und das ist die einzige Garantie für einen sauberen Laden. Es sei denn, man hat, wie der heilige Franz sagte, eine Gruppe von absolut integren Mönchen um sich, die Hemden tragen ohne Taschen, in denen ihnen niemand Geldscheine und Geldbündel stecken kann. Und die dann in einem Geist erzogen sind, dass sie wirklich keine materiellen Güter brauchen. Solche Leute müssten eigentlich die Staatsbelange verwalten, die Res Publica, die öffentlichen Dinge. Das müssten Leute sein, die wirklich erzogen werden in einem freien Geiste, ohne materielle Gelüste. Und die würden alles bekommen, was sie brauchen, aber dürften keinen persönlichen Besitz haben. Diese Leute müssen uns regieren. Sehr idealistisch und sehr dahingesprochen in meinem samstagmorgendlichen Wahn und Idealismus. Aber anders geht's wahrscheinlich nicht. Sonst doch, es muss anders gehen, weil das würde auch wieder zum gleichen führen. Wir nicht solche Leute, die am Anfang integer sind, müssen uns regieren, sondern wir müssen uns selber regieren. Darum führt kein Weg vorbei. Hugo Chavez hat also etwas geschafft damals, was wenige in Südamerika geschafft haben. Er ist gegen eine Miss Universum angetreten, 1998. Ich weiß nicht, ob du diese Anekdote kennst, Werner. Er musste also gegen eine Miss Universum in die Wahl. Das war eine gewisse Irene Saez, die als Bürgermeisterin des exklusiven Hauptstadtbezirks Chacao Paaren zum Beispiel das Küssen in der Öffentlichkeit verboten hatte. Also so eine Art Esperanza Aguirre, so eine Art Opus Dei Oberschicht-Tante, wie es hier auch genug gibt. Eine Botox-Politik nennt man das in Südamerika. Das sind diese Frauen, die sich Botox unter die Gesichtshaut spritzen lassen, damit sich keine Falten bilden, die sich die Nasen abschneiden und dann dem Volk predigen, dass es in der Öffentlichkeit zum Beispiel nicht küssen darf. Entscheidend ist, wie etwas aussieht, nicht das, was dahinter steckt. In ihrem letzten Aufruf vor diesen Wahlen versuchten die Parteien, damals 1998 in Venezuela, die jahrelang die Macht und die Schmiergelder untereinander aufgeteilt hatten, eine andere Schminke aufzulegen. Auf einmal gab es Flüstertöne wie Volk und wir werden was für die sozialen Belange tun. Doch es war zu spät. Sie sollten nie wiederkommen. 1998 gingen 63% der Wahlberechtigten zur Wahl. Bei der Abstimmung zuvor waren es nur 30% gewesen. Das war bis zu Chavez' Wahl ungefähr der Wahlanteil der Wahlberechtigten in Venezuela. Bei den letzten Wahlen im vergangenen Oktober gingen ganze 80% der Venezolaner zu den Urnen. Und Chavez gewann sie, wie alle Wahlen seit 1998, und das waren viele. Wenn also nun ein spanischer König kommt, den niemand gewählt hat, und predigt dann Leuten wie Hugo Chavez, die von 80% der Wahlberechtigten gewählt wurden, mit einer gewaltigen Mehrheit, sie sollen das Maul halten. Wer erinnert sich nicht an dieses berühmte Por qué no te callas von unserem angetrunkenen Bourbonen, der auf Elefantenjagd geht und seine Mätressen finanziert? Dann muss man sich fragen, welches System ist eigentlich besser? Das hier oder das venezolanische? Ja, die dümmliche Presse hier, also nicht nur in Spanien, sondern in ganz Europa, die sind ja immer sehr schnell bei der Hand zu sagen, ja, das weiß man ja, man weiß ja, wie Diktatoren und Caudillos, wie die Wahlen organisieren. Ne? Aber alle diese Wahlen, wo er immer mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde, wurden von internationalen Organismen überwacht und haben jedes Mal bestätigt, dass das sehr korrekte, sehr saubere Wahlen waren. Ja? Und ich meine, als Person hat mir der auch nicht Personenkult und diese Geschichte, ja. Aber er war einer von den wenigen, die sich wenigstens getraut hat, das Maul aufzumachen und zu sagen, was los ist, jetzt auch international zum Beispiel in Bezug auf USA, ja, den US-Imperialismus denunziert, was auch dazu kommt natürlich. Er hat dann auch verdächtige Freunde, ne, wie diesen Ahmadinejad in Iran und solche Leute. Ja. Das muss man auch sagen. Ja. Aber immerhin ist ganz klar, dass er die Lebensbedingungen der ganz großen Mehrheit der Venezolaner ausradiert hat, dieses Elend, die Armut ausradiert hat und angehoben hat, den Lebensstandard, das muss man einfach anerkennen. Das Motto war ja, des Chavismo, das Motto hieß, das Erdöl gehört jetzt allen. Dieses Motto war in ganz Venezuela in den letzten 15 Jahren immer wieder zu hören. Für einige waren die Mittel aus dem Erdöl nur Wahlkampfhilfe für den Chavismo. So wurde das auch hier immer wieder gepredigt. Man liest hier übrigens immer so Nachrichten, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, die Kriminalitätsrate wäre die höchste in ganz Lateinamerika, lese ich ständig in El País und in La Vanguardia. Dann liest man auch ständig, dass die Wirtschaftskrise in Venezuela, jetzt gibt es eine Krise und solche Dinge. Das lassen die Leute schreiben, die selber am Krisenrad kurbeln wie verrückt und hier eine Arbeitslosigkeit erschaffen haben, die es so in der Geschichte der spanischen Nation wohl noch nie gegeben hat. Diese Leute lassen also auf Chavez, über Chavez solche Nachrichten verbreiten. Ja, es ist eine seltsame Wahrnehmung, mit der wir es zu tun haben. Jacobo Ribeiro, der hat geschrieben über das Unumkehrbare in der Revolution von Hugo Chavez. Der sagt zum Beispiel wörtlich: Ich lebe in einer Gemeinschaft, diese Gemeinschaft schafft kollektiven Reichtum. Dieser Reichtum schafft sozialen Wohlstand. Doch die Verteilung dieses Wohlstands ist Erpressung. Für die internationale Gemeinschaft, die Mehrheit der Weltpreise und wenn nötig die sozialistische Internationale, wäre etwas anderes, ganz normal. Ich lebe in einer Gemeinschaft, diese Gemeinschaft schafft kollektiven Reichtum. Der Reichtum geht an die ausländischen Unternehmen und 3-4 Leute von hier, die sich den Kuchen aufteilen. So war das bis jetzt immer eigentlich in Südamerika. Alles, was da an nationalem Reichtum gab, wurde wirklich ins Ausland verschleppt und unter ein paar Oligarchen aufgeteilt. Chavez hat mit diesem System der systematischen Ausplünderung Schluss gemacht und dafür haben sie ihn natürlich ordentlich gehasst. Die Frage, die auch aufkommt und die müssen wir uns auch einfach stellen hier im Niemandsland, ist Hugo Chavez eigentlich mit Plutonium vergiftet worden? Wurde sein Krebs provoziert? Auf einem internationalen Treffen, wo er war, hat ihm da irgendein Hotelkoch irgendetwas ins Essen gemischt. Hat ihm irgendein Vertrauter aus seiner Umgebung im Auftrag der CIA oder irgendeines Wall Street Magnaten von einem Ölkonzern irgendetwas ins Getränk geschüttet an verseuchtem, an dreckigen, an krebserregenden Mitteln. Wir können das hier nicht beweisen, wir können das auch nicht nachweisen, wir haben überhaupt keine Beweise. Es ist einfach nur eine Idee, die mir so hochkommt. Was denkst du? Ja, nee, es gibt ja Leute in der Regierung in Venezuela, die das auch sagen, ja, die und auch schwer beweisen können, aber die sagen, diese Möglichkeit besteht und die Reaktion dann von vielen Leuten ist dann die: Was? Die Spinnen, ja, sowas hat es doch noch nie gegeben. Macht doch die keine Demokratie. Demokratie nicht. Ne? Sind doch anständige kommt Leute. In Russland vor, ja, mit Putin und so. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Außerdem, ja, weil man braucht nur zu erinnern, wie oft die USA, also die CIA, versucht haben, den Fidel Castro umzulegen. Ja? Oder in anderen Ländern ist das die gängige Praxis, ja, was das die machen in natürlich anderen Ländern. Ne? Und deshalb bin ich doch immer wieder überrascht, wenn die Leute so eine Möglichkeit von vornherein total ausschließen. Ja, die Leute denken auch, die sehen ja sehr viel Hollywood-Kino, ich natürlich auch, die denken, CIA-Agenten sind wie George Clooney und Brad Pitt. Und das sind anständige Amerikaner, die machen zwar auch was Gemeines gegen Bösewichte, aber normalerweise tun die sowas nicht. Im Gegenteil, die helfen. Mittlerweile schon wieder kurz vor 11 hier im Niemandsland. Es ist ein wunderschöner Samstag heute. Aus dem Studiofenster heraus erblicke ich einen blauen Himmel, wunderbar blau und frühlingshafte Temperaturen. Wir liegen ungefähr bei 20 Grad heute, das ist eine Wucht eigentlich, Anfang März. Das Zentrum von Barcelona in einer frühlingshaften Luft. Hugo Chavez ist tot. Wir haben gesagt, wir trauern. Die Fahnen hängen auf Halbmast hier im Niemandsland. Unbekannt ist dieses Leben, war bisher totaler Schweiß. Völlig sinnlos allein streben, so viel Arbeit, so viel Schweiß. Viele schöne leere Worte, davon wurdest du die Stadt. Die Erträge deiner Arbeit nahmen an, du hast deiner Stadt. Weil you're a loser, weil you're a man. Weil you're a loser, weil you're a man. Heute fährst du große Wagen an der Seite schöner Frauen. Doch die Angst aus alten Tagen drückt dich wie ein schwerer Traum. Niemals wieder ein Verlierer, niemals wieder ärmlich sein. Du gebrauchst die Ellenbogen, bist erfolgreich und gemein. Weil you're a loser, weil you're a man. Das Wort Volk, meine Damen und Herren, ist ein eigentümliches Wort. Ist Ihnen das nicht auch schon aufgefallen? Es hat eine ganz andere Bedeutung nach außen als nach innen. Nach außen, nach den anderen Völkern hin, gehören die Großindustriellen, Banker, höheren Beamten, Generäle, Bischöfe und so weiter natürlich zum deutschen Volk, zu keinem anderen. Aber nach innen hin, wo es sich also um die Herrschaft handelt, werden Sie diese Herren immer vom Volk reden hören als von der Masse oder den kleinen Leuten und so weiter. Sie selber gehören nicht dazu. Das Volk täte besser, auch so zu reden, nämlich, dass die Herren nicht dazugehören. Dann bekäme das Wort Volksherrschaft einen ganz vernünftigen Sinn. Das müssen Sie doch zugeben, oder? Bertolt Brecht. Ja, da hat der gute alte Bertolt doch mal wieder hundertprozentig recht. Das kann man doch nur unterschreiben. Ja. Und also das trifft natürlich heute genauso zu wie damals und sowohl in Deutschland als auch in Spanien. Ne. Unsere Partei hier, die Regierungspartei, heißt ja Volkspartei, Partido Popular. Ja. Und wenn man sich das anguckt, sieht das Elend, das was ist, da herrscht. Also, die, wie lange sind die jetzt an der Macht? Seit ein Jahr und 3-4 Monaten ungefähr. Ne? Und mir kommt es wie eine Ewigkeit vor. Man muss nur, ja, sich wundern. Ja. Das sind wirklich eigentlich nur Glatzen und Stupsnasen, die man da sieht. Sie sind gewählt worden, ja, mit ihrem Wahlprogramm, ja, und sie haben wirklich seit dem ersten Tag, seit sie an der Regierung sind, bis heute alles systematisch genau das Gegenteil gemacht von dem, was sie angekündigt haben. Ne? Damals haben sie gesagt, keine Steuer. Niemals! Was Mehrwertsteuer, also, niemals! Keine Steuererhöhung, das kann man bei denen so verstehen, nicht für die Reichen, aber ja, natürlich Mehrwertsteuer und Einkommensteuer. Fürs und Volk, Steuer und ne? So, selbstverständlich. Für das zweite keine B. Kürzungen im Schulwesen, keine Kürzungen im, Gesundheitswesen. Ne? Überall gekürzt. Ne? Wir werden Arbeitsplätze schaffen, noch und nöcher. Ja? Die Arbeitslosigkeit ist inzwischen angestiegen auf 6 Millionen. Allein im letzten Jahr nochmal 600.000 Arbeitslose dazu. Und wie gesagt, Jugendarbeitslosigkeit inzwischen auf über 55%. Jeden Tag werden weiterhin in Spanien 2000 Arbeitsplätze vernichtet. Ja? Das ist die Politik von unserer Volkspartei hier. Und wer dann leider auch zum Volk gehört, das ist halt so, sind dann zum Beispiel die Leute, die aus Spanien ihr Geld rausschaffen ins Ausland. Also allein in den letzten 3 Jahren wurden 315 Milliarden rausgeschafft aus Spanien. Da werden Wohnungen gekauft in London, da werden Kunstwerke gekauft, das kommt in Steuerparadiese oder in die Schweiz. Ne? Nach einer Studie von der Bank Credit Suisse, ne, hat sich die Zahl der Millionäre in Spanien, war Ende 2012, hat sich verdoppelt von 300.000 auf 616.000. Das sind also Leute, die mehr als 1 Million US-Dollar haben. Ne? Das hat zugenommen hier in Spanien, mehr als verdoppelt sich und die Arbeitslosigkeit geht weiter, geht weiter, geht weiter, die Zwangsräumungen gehen weiter. Vorgestern hat sich wieder mal einer umgebracht in Bilbao, der geräumt werden sollte. Und eine Änderung der Politik der EU, also Frau Merkel will ich damit sagen, ist auch nicht zu erwarten. Ne? Die Rezession geht weiter, alle wissen's. Trotzdem weitere Auflagen, noch mehr sparen. Ne? Und jetzt kommt es natürlich drauf an, hat das Europaprogramm von Merkel zur Bekämpfung der Krise, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Es funktioniert für die Reichen, die immer reicher werden. Und wenn du eine andere Frage, eine andere Perspektive hast, dann zum Beispiel die Armut zu bremsen, die Arbeitslosigkeit zu bremsen, dann ist ganz offensichtlich, dass es eben nicht funktioniert. Merkel macht trotzdem weiter. Ihr einziges Problem ist eben das Risiko der deutschen Banken auf die Europäische Union abzuwälzen. Und das müssen wir aushalten oder eben nicht. Und deshalb bin ich genau für diesen Volksbegriff, den der Brecht da sagt. Ja, wir dürfen diese Typen da oben nicht zu uns zählen. Wir müssen verstehen, dass das unsere Feinde sind. Ja? Und deshalb ist auch diese katalanische Nationalscheiße mit der Unabhängigkeitsbestrebung auch Mist. Ja? Diese Leute, die gehören nicht zum Volk. Ja? Das sind unsere Feinde. Und deshalb Catalunya Independiente ist ein völliger Schwachsinn. Ja? Das bewirkt genau das Gegenteil. Weg damit. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda. al 91.4, freqüència modulada. Ja, die Studio-Uhr ist verschwunden. Die hing hier ungefähr 15 Jahre und die hat ihren Geist aufgegeben. Aber ich garantiere Ihnen, meine Damen und Herren, es ist genau 11:02, Samstagvormittag. Und wir sind hier direkt im Katastrophenblock gelandet. Ein paar Meldungen, die sich im Laufe der Woche so angesammelt haben. Zuerst einmal die Schlaglichter Madrid. Juan Carlos ist... König Juan Carlos ist zwischen 2 und 6 Monaten krankgeschrieben. So heißt es offiziell aus Madrid. Krankgeschrieben, gut und schön. Wir fragen uns aber, wovon? Vom Tiereschießen, von seinen Mätressen, vom Portwein zwitschern, vom Hummerspachteln. Wovon ist dieser Mann krankgeschrieben? Noch einmal Madrid. Der spanische Innenminister, ein Leuchtturm der westöstlichen Weisheit, ein gewisser Herr Jorge Fernández Díaz geheißen, verkündet von Rom aus, das ist ein guter Ort, dass die Schwulenehe den Fortbestand der menschlichen Gattung nicht garantieren würde. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wer behauptet denn jemals und hat das jemals behauptet, dass Sex unter Männern Schwangerschaften auslösen könnten? So eine Dumpfbacke. Eine Meldung aus Barcelona. Wir leben in der Diktatur des Monetariats. So stand es vor ein paar Tagen in El País. Dann aus der gleichen Ausgabe aus einem Leserbrief der spanischen Tageszeitung El País. Da schreibt ein Herr Jesus Fernández Sánchez. Vor ein paar Tagen wurde eine Nichte von mir, die Wissenschaftlerin ist und jahrelang als promovierte Doktorin der Biologie in der Forschung unter anderem an renovierten Instituten in den USA und England gearbeitet hatte, vom Arbeitsamt in Madrid wurde meiner dieser Nichte ein 6-monatiger Kurs, 8 Stunden täglich, als Croupier angeboten. Jawohl, Sie haben richtig gehört, als Croupier. Achtung, das ist die offizielle Arbeitsmarktpolitik der rechten Regierung hier in Spanien. Croupiers für Eurovegas in Madrid. Dann die Meldung, die uns am Dienstag ereilte. Das Statistische Bundesamt hier, El Ministerio de Estadística, brachte folgende Zahlen heraus. Rekordarbeitslosenzahl in Spanien. 5.040.022 Frauen und Männer haben in diesem Land keine Arbeit. Offiziell sind in Katalonien 665.176 Menschen ohne Arbeit. Das ist die höchste Arbeitslosenzahl in Spanien seit Menschengedenken. Eine genauso schlimme und traurige Nachricht aus Barcelona. Täglich werden allein in Barcelona 22 Familien zwangsgeräumt. Das heißt, aus ihren Häusern und Wohnungen geworfen. Dabei rücken in der Regel Bankagenten mit Sturmtruppen der katalanischen autonomen Polizei an und gehen, wenn nötig, gewaltsam gegen die Frauen, Männer und Kinder vor, die nicht aus ihren Wohnungen wollen, um sie aus ihren Küchen, Kinderzimmern und Wohnzimmern herauszuprügeln. Und das ist keine Metapher, meine Damen und Herren, sondern das ist Realität tagtäglich hier in dieser Stadt. Und wie eben berichtet, am Mittwoch, dem 6. März, der Präsident Venezuelas, Hugo Chávez, ist tot. Der sich selbst bolivarischer Führer nannte, starb am Dienstag dieser Woche nach einer schweren Krebserkrankung im Alter von 58 Jahren in der Hauptstadt Caracas. Millionen Menschen, nicht nur in Venezuela, sondern in ganz Südamerika und weltweit, drückten ihre Trauer aus. Wir lieben dich, auch wenn du tot bist, riefen Millionen in den Straßen von Caracas, als der Trauerzug vorbeikam. Krieg, in den Deutschland verwickelt ist, ein Krieg, in den unser schönes, tolles Deutschland verwickelt ist, ist der Syrienkrieg. Neue Wendung im Syrienkrieg, sagt der Spiegel. Die EU macht den Weg frei für die Entsendung von Militärausbildern, die in Kürze die Opposition gegen Staatschef Bashar al-Assad unterstützen sollen. Krieg also. Offiziell verlautete in der vergangenen Woche in Brüssel lediglich, neben nicht tödlicher Ausrüstung könnten die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft den Rebellen zudem technische Unterstützung anbieten, was immer das auch heißen mag. Intern haben die EU-Staaten aber klargestellt, dass damit auch die Ausbildung von Kämpfern an Waffen gemeint ist. Sie sagen also, sie wollen das tun. Und wenn sie sagen, sie wollen das tun, dann wirklich können wir getrost davon ausgehen, dass die das schon seit langer Zeit auch machen. In Brüssel geht man davon aus, dass Großbritannien und möglicherweise auch Frankreich Militärberater entsenden werden. Haha, als hätten die nicht schon längst da. Deutschland werde keine Experten schicken, heißt es aus Kreisen der Bundesregierung. Ein weiteres Thema, Thema Rüstung, ebenfalls mit Krieg zu tun. Der rassistische gegen Frauen gerichtete Apartheidsstaat Saudi-Arabien hat von Heckler und Koch entwickelte Sturmgewehre und besonders das Modell G36 möglicherweise, und jetzt müssen wir eigentlich lachen, illegal nach Abu Dhabi ausgeführt, um es dort auf einer Waffenmesse zu zeigen. Das ist eine Meldung. Saudi-Arabien führt illegal deutsche Sturmgewehre in seine Zweigrepublik Abu Dhabi aus. Das heißt, eine feudalistische Scheichdiktatur bringt ein Gewehr in eine andere feudalistische Scheichdiktatur und da schreibt der Spiegel, das wäre illegal. Das arabische rassistische Land besitzt von der Bundesregierung zwar eine Lizenz zur Herstellung des Gewehrs, der Export ist aber genehmigungspflichtig. Das heißt, da muss also ein Scheich Ibn al sowieso in Deutschland anrufen und fragen, Entschuldigung, Sie haben uns doch diese 30.000 Heckler- und Kochgewehre verkauft. Dürfen wir die mal kurz nach Abu Dhabi rüberfahren in unserem Hubschrauber und die da auf der Waffenmesse zeigen? So eine Meldung, so eine Verarschung. Aber der Spiegel schreibt's und wir lesen es vor und freuen uns, dass das so lustig wird, wenn wir uns an demokratische Gepflogenheiten halten wollen und dann mit so monströsen Regimen zu tun haben wie Saudi-Arabien und Abu Dhabi. Juristen sehen zumindest eine rechtliche Grauzone. Haha. Gesetzlich liege im Zweifel ein Überlassen vor, sagt der auf Exportrecht spezialisierte Anwalt Harald Hohmann. Ich meine, meine Damen und Herren, ist es nicht eine Lachnummer, so etwas zu schreiben? Das ist doch klar, dass die mit den Gewehren, die sie einmal haben, machen, was sie wollen. Die knallen damit Leute in Bahrain ab, die geben es nach Syrien weiter an ihre islamistischen Sturmtruppen, die von Amerikanern, Engländern und Franzosen gerade ausgebildet werden, im Handgranaten werfen und im Terror Autos in die Zentren fahren und die wollen uns dann im Spiegel das erzählen. Naja, toll. Wir lesen es vor und müssen eigentlich aufstöhnen. Der Spiegel berichtet diese Woche auch von Frau Simsek. Semija Simseks Vater war nämlich das erste Mordopfer des faschistischen nationalsozialistischen Untergrunds. Jahrelang galt sie den Behörden als Tochter eines Dunkelmanns. Dann wurde sie zum guten Opfer. Jetzt bereitet sich diese junge Frau auf den Prozess gegen die NSU vor. Wir erinnern, am Samstag, dem 9. September 2000, meldeten Passanten der Polizei einen verwaisten Blumenstand am Nürnberger Stadtrand. Klapptisch, Sträuße, Sonnenschirm, ein weißer Mercedes, Sprinter, mit der Aufschrift Simseks Blumen, alles da, der Verkäufer fehlt. Sie finden ihn im Laderaum des Lieferwagens, niedergestreckt mit 8 Schüssen aus nächster Nähe zwischen Sonnenblumen, Lilien und Chrysanthemen. Seine Mörder hatten noch auf ihn geschossen, als er schon am Boden lag. Enver Simsek lebt, ist aber nicht mehr ansprechbar. Nach 2 Tagen stirbt er. Eine Tatwaffe, die Zeska, taucht 11 Jahre und 9 Monate später in den Trümmern einer Wohnung in Zwickau auf. Beate Zschäpe hat diese angezündet, nachdem ihre Mitbewohner Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos von der Polizei gestellt worden waren. Mundlos hatte Böhnhardt erschossen und dann sich selbst, so heißt es offiziell. Enver Simsek, das erfährt Semija im November 2011 aus dem Fernsehen, ist das erste von 10 Opfern der Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds, NSU. Während ihre Familie im Visier der Ermittler stand, lebten die Mörder ihres Vaters fast 14 Jahre lang unbehelligt in Deutschland im Untergrund. Es war in diesem Moment, als stürzte ihr Leben in sich zusammen. Nach dem Tod des Vaters hatte Semija begonnen, innere Schutzwälle zu errichten, ein Leben im Abwehrmodus gegen Ängste, Verdächtigungen, Gerede. Jetzt kämpft sie darum, all das hinter sich zu lassen. Es ist ein Sonntagnachmittag 2013 im hessischen Friedberg. Semija besucht Onkel und Tante, auch ihr Bruder ist da und Cousine und Cousin. Jemand schaltet den Videorekorder an. Man sieht die Großfamilie beim Grillen am Badesee, die Kinder sind noch klein. Schau, wie süß sie sind, ruft der Onkel stolz. Dann erscheint Enver, wie er Fische putzt. Enver, wie er Melone isst. Enver, wie er mit Semija spielt, seiner Prinzessin. Und nach dem Essen tanzen alle im Gras. Ein Unfall, hatte sie zuletzt immer auf die Frage geantwortet, woran ihr Vater gestorben sei. Jetzt sollen wir alle wissen von den Verletzungen der Vergangenheit. Sie will, dass Deutschland die Justizverantwortung übernehmen. Semja hat gemeinsam mit dem Journalisten Peter Schwarz ein Buch geschrieben. Wie ein Kotzeimer sei diese Arbeit für sie gewesen. Glücklicherweise, so schreibt der Spiegel, merkt man das dem Buch nicht an. Semja Simsek und Peter Schwarz. Das Buch heißt »Schmerzliche Heimat, Deutschland und der Mord an meinem Vater«, erschien bei Rowohlt Berlin. Es ist 272 Seiten. Die Ratten und Heuschrecken. Es geht um einen gewissen Herrn Markus Hastel. Der ist Vorsitzender eines Vereins namens, Achtung, Anker e.V. Berlin von 2010. Laut Satzung verfolgt dieser Verein keine wirtschaftlichen Ziele. Wir machen Menschen stark, heißt das Leitmotiv von Anker. Stark, damit sie bessere Chancen haben. Das klingt wie eine ONG, das klingt wie ein linker, toller Nachbarschaftsverein. Anker vermittelt aber Schrottimmobilien internationaler Investoren an Bedürftige, ehemalige Strafgefangene, obdachlose Migranten. Vor allem um die Gruppe der Roma und Sinti in Berlin sorgt sich der 2010 gegründete Verein. Schließlich lebten die in öffentlichen Parks unter völlig desolaten hygienischen Zuständen. Hastel und seine Mitstreiter wollen laut Satzung die Lebensbedingungen dieser Menschen verbessern und sie in adäquaten Wohnraum bringen. Schöne Worte, hehre Ziele, doch in Wahrheit eine menschenverachtende Form von Zynismus. Denn Anker, der Verein, der sich angeblich dem Wohl der Schwachen verpflichtet hat, versorgte bis vor kurzem Immobilienspekulanten mit anspruchslosen Mietern und sein Vorsitzender wirtschaftete dabei offenbar kräftig in die eigene Tasche. Dieses skrupellose Geschäftsmodell ist weit verbreitet. In Berlin schreibt der Spiegel, eine der Metropolen der europäischen Armutswanderung. Das Modell funktioniert auch deshalb, weil sich seit Rumäniens Beitritt zur EU 2007 die Zahl der Rumänen in Deutschland fast verdreifacht hat. Heute sind es 205.000. Die Armutswanderer und die Armutsauswanderer unter den neuen EU-Bürgern arbeiten für 3 Euro Stundenlohn und haben keine Krankenversicherung, sprechen meist kein Deutsch. Und weil die Kommunen überfordert sind mit dem Zustrom, weil es bislang kein politisches Konzept gibt, dieser 10.000-fachen Migration zu begegnen, geraten Menschen wie Nagita zum Beispiel in die Fänge von Menschen wie Markus Hastel und von Immobilienfirmen, die in Steueroasen residieren. Man sieht ja eine junge Frau, das ist die gerade zitierte Nagita, das ist eine junge Frau mit 4 Kindern, die lebt in einer ganz kleinen Wohnung, in einer winzigen, schmutzigen Wohnung mit verschimmelten Wänden, zugigen Fenstern und kaputten Klos und zahlt dafür 705 Euro. Darum geht's, das sind Zustände, die passieren in der Hauptstadt Berlin und das ist auch die Kehrseite des schönen Deutschlands, das hier als Mekka für die Arbeitslosen hier gehandelt wird. In die Zukunft. Ein Thema, über das wir noch gar nicht hier gesprochen haben und noch nicht berichtet, sind natürlich die Wahlen in Italien. Die Wähler des Überraschungssiegers von Rom, Beppo Grillo, haben so reagiert wie ihre Leidensgenossen in Griechenland und Spanien, mit Verachtung für das politische System. Das sagt der Spiegel zur Wahl in Italien. Ein paar Einzelheiten und dann können wir dazu kurz etwas sagen. Grillo oder Grillo, ich weiß gar nicht, wie man das auf Italienisch ausspricht. Grillo. Auf Spanisch würde man sagen Grillo, das ist nämlich eine Grille, und auf Italienisch sagst du Grillo. Grillo. Grillo. Gut, also, Wahlsieger Grillo ist ein italienisches Phänomen, schreibt der Spiegel. Aber die Wahlergebnisse seiner Partei sind Ausdruck einer Wut und Verzweiflung, die zurzeit im gesamten kriselnden Süden Europas zunimmt. Eine neue Bürgerbewegung wächst da heran, außerparlamentarisch zumeist nur in Italien, demokratisch legitimiert, vereint aber im Misstrauen gegen die etablierte Politik und dem Wunsch nach mehr Basisdemokratie. Ja, also diese Grillo-Partei, wie heißt die eigentlich? Die hat einen Namen, aber ich... Die heißt, glaube ich, Fünf Sterne. Ah ja, genau. Fünf Sterne-Bewegung. Sowas, ja. Also ich habe da sehr zwiespältige Gefühle da. Auf der einen Seite erinnern sie natürlich zum Beispiel wie 15 Emme hier in Spanien. Und auf der anderen Seite erinnern sie mich auch an die Grünen damals in Deutschland, ja, so eine gewisse Naivität, so unbedarft rangehen an die Dinge. Und zum anderen erinnern sie mich auch an Berlusconi, ja, so ein populistischer Touch da, ja. Und ich finde aber, da ist ein großer Unterschied nochmal zwischen dieser Partei und Syriza in Griechenland. Ja. Kann man natürlich erstmal beide als Protestwähler bezeichnen, aber Syriza in Griechenland, die sind aus einem anderen Holz geschnitzt, die haben einen anderen Hintergrund. Ja. Die wissen mehr, die können mehr, die haben mehr Erfahrung und da bei diesem Grillo in Italien ist alles im Moment so Wischiwaschi, Effekthascherei, aber kein eigentliches Programm, keine klaren Ideen dahinter. Aber gut, man kann ja hoffen, dass das noch kommt. Nur noch eine Meldung aus Italien auch, passt zum internationalen Frauentag, von gestern war der, am 8. Berlusconi. Oh, yeah. Er sollte jetzt aussagen, also war gerade eben verknackt worden zu einem Jahr Gefängnis wegen Geheimnisverrat. Jetzt sollte er gestern aussagen in einem anderen Prozess wegen seinen Bunga-Bunga-Feiern, Sex mit Minderjährigen und sowas. Also da geht es konkret um Ruby Rompe Corazon, Rompe Corazones. ja, Schmierung, das sollte er jetzt aussagen. Und jetzt aber sehr opportun hat er jetzt Konjunktivitis. Er musste also ins Krankenhaus wegen einer Entzündung am Auge. Mm. Deshalb wird jetzt der Prozess verschoben. So ein Pech aber auch. Ne? Noch ein paar Worte zu Italien auch. Also vereint auch in einer Wut, so führt der Spiegel weiter aus in seinem groß angelegten Bericht, auf die eigenen Eliten, die von Parteiskandalen und Korruption zerrüttet und trotzdem noch an der Macht sind. Das ist das Groteske. Oder nur noch als Handlanger einer fernen europäischen Führungskaste angesehen werden. Als Untergebene Deutschlands, als Befehlsempfänger Angela Merkels. Das Grillo Movimento ist längst keine Bewegung mehr, sondern eine Partei geworden. Sie muss jetzt Verantwortung übernehmen, Vorschläge machen zur Regierungsbildung. Bisher hat sie nur ihr 15 Seiten dünnes Wahlprogramm. Die Grillini, wie sie heißen, die von Grillo, die Grillini, müssen nun den Beweis liefern, dass ihr Land nicht nur korrupt, gleichgültig und mafiös unterwandert ist. Sie können das Ansehen Italiens in der Welt retten, sagt der Spiegel. Sie sind das jüngste Beispiel einer Volksfront der Empörten für den Protest einer Lost Generation, für Menschen unter 40, verzweifelt, arbeitslos, die nicht mehr viel zu verlieren haben. Schon jetzt haben sie das alte Parteiensystem, die unversöhnliche Rechts- und Linksfraktion, gehörig durcheinandergewirbelt. Eine neue politische Klasse ist mit ihnen entstanden. Seit es die Grillini gibt, wird in Italien mehr denn je über Europa debattiert. Aber es bekommen auch immer mehr Frauen Parteiposten. Bei der Demokratischen Partei waren 40% der Listenplätze für Kandidatinnen reserviert, die meisten politische Debütantinnen. Das Movimento ist ein junges Phänomen. Als Partei existiert es erst seit 3,5 Jahren. Von der Presse ignoriert, von den Sendern, Silvio Berlusconis natürlich ohnehin, verachtet und ignoriert, aus eigener Kraft groß geworden, vor allem durch das Internet und ohne Kostenerstattung für Wahlkampf. Das ist auch interessant. Zu dieser Geschichte mit der Frauenquote, ja, da hat ja gerade hier die Generalsekretärin von der Volkspartei PP wieder einen großartigen intellektuellen Furz gelassen. Gott, wenn diese Leute was sagen, dann kann man sich nur festhalten. Als die radikalste aller Feministinnen hat sie gesagt, diese Frauenquote, das ist eine Beleidigung für die Frau, das ist im Grunde machistisch. Ja. Man muss ja auf sowas auch noch antworten. Das Schlimme ist, die haben die Mikrofone der Staatssender und können da ihren Hinterzimmer halb faschistoiden Muff ständig rausdöhnen. Und das Schlimme ist, man muss sich das anhören und muss auch noch darauf reagieren. Das tut fast weh. Gut, übergehen wir diesen Blödsinn. Wie sieht es eigentlich aus mit der Jugendarbeitslosigkeit in Europa? Wir haben hier eine Länderkarte, da ist aufgeschlüsselt, wie viel Prozent Jugendarbeitslosigkeit in den einzelnen Ländern herrscht. Und das ist ganz schlimm. Aber den absoluten Vogel abgeschossen hat Spanien. Dieses Land, in dem wir hier gerade leben, sitzen, Spanien, hat 56,5% Jugendarbeitslosigkeit. Das ist unglaublich. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet eben, dass wirklich über die Hälfte jedes jungen Menschen, den man auf der Straße sieht oder überall, nichts hat, keinen Job. Nichts. In Portugal sieht es auch nicht toll aus, 38,6%, Irland 30,9%, Frankreich, Achtung, 26,9%, Belgien 19,6%. Etwas besser sieht es dann in den Niederlanden aus, da sind es 10,3%. Die besten Zahlen gibt es in Deutschland, da sind offiziell nur 7,9% arbeitslos. In Finnland sieht es auch nicht besonders gut aus, 19,5%, Estland 19,5%, Slowakei über 35%, Griechenland, hoppla. Griechenland hat den Vogel abgeschossen mit 59,4%, doch noch mehr als Spanien, hatte ich gerade übersehen. Dann Italien 38,7%. Das sind die Realitäten, die herrschen. Das ist, was wir hier finden in unserem tollen Europa. Sie haben es kaputt gemacht, sie haben der Jugend praktisch die Zukunft weggenommen. Einer, der jetzt auch arbeitslos ist, aber nicht mehr so jung, der ist schon über 25, ist ja unser Herr Bárcenas, der Ex-Schatzmeister von der PP. Und da gibt es auch eine gute Nachricht. Ne? Er hat jetzt keinen Reisepass mehr. Der Richter hat ihm den Pass abgenommen. Jetzt kann er also nicht mehr in die Schweiz oder nach Kanada fahren zum Skilaufen. Vielleicht noch nach Baqueira hier in Spanien. Ne? Da wird er dann unseren König Hans Karl auch nicht mehr treffen, weil der kann sich ja auch ohne Schießkamm noch auf die Beine halten. Ne? Der ist ja krankgeschrieben vom Champagner-Zwitschern also, und Solche Nachrichten. Und Mätressen. Das gibt natürlich schon Hoffnung. Aber fast noch mehr Hoffnung machen mir andere Nachrichten. Ne? Also zwischen in der herrschenden Klasse geht jetzt unter denen ein richtiger Krieg los. Ja, da ist einmal der Schwiegersohn vom König, Urdangarin, zum Beispiel mit Francisco Camps und Rita Barbera in Valencia. Ne? Und jetzt rückt er damit raus, dass die auch in seine Geschäfte mit verwickelt waren. Ja? Die dementieren natürlich wie immer alles. Ja? Und umgekehrt, der Bárcenas hat jetzt schon die dritte Strafanzeige erstattet gegen seinen früheren Arbeitgeber, gegen die Partido Popular. Ne? Bis vor 6 Wochen hat er noch für und bei denen gearbeitet. Also einmal erste Anzeige wegen ungerechtfertigter Kündigung, die zweite wegen Diebstahl. Ja, wir haben ihm, glaube ich, da Computer irgendwie geklaut. Ja, ne? Die wahrscheinlich sowieso der, von der Partei Wer war weiß. Noch nicht seine. Aber immerhin jetzt Strafanzeige nach Strafanzeige gegen die Pepe. Die letzte jetzt wegen Maltrato Laboral, also wegen Schikanen oder Mobbing oder so, ja. Und die Partei blökt natürlich zurück. Wir zeigen dich an wegen falschen Anschuldigungen und Verleumdungen. Ne? Und das haben sie das auch gemacht, gestern oder vorgestern. Aber nicht gegen ihn, sondern gegen den Autoren dieser angeblichen Buchhaltung B. Also diese Sache mit den Umschlägen, die sie kassiert haben jeden Monat, illegal. Ne? Aber sie werden immer kleinlauter. Ja? Ein weiterer Hinweis darauf, dass die eben total erpresst werden von dem, der hat die völlig in der Hand. Ne? Er hat sie in der Hand, Werner, aber kommt dir das nicht auch vor wie ein Scheingefecht? Ich meine, er hat noch keinmal seine eigentlichen Argumente überhaupt rausgeholt. Er hat noch keinmal gesagt, diese Buchführung habe ich wirklich jahrelang für euch geführt, ihr Affen. Jetzt liefert ihr mich hier dem Staatsanwalt raus und die PP traut sich auch nicht, ihn praktisch anzuzeigen wegen dieser Buchführung, sondern sie sagen einfach, sie klagen El País an. Ja, aber sie nicht haben, El Mundo. Ja, klar. Das ist also wirklich, das ist haltlos in jede Richtung. Ja. Daran kann man schon erkennen, dass das stinkt. Aber die sind sich selber nicht sicher. Die sind sich selber. Aber stinken tut es ihnen auf jeden Fall, aber ist eben, wie gesagt, ein richtiger Krieg innerhalb der herrschenden Klasse. Ja. Ein anderer Ausdruck davon wäre zum Beispiel Esper gegen Dolores, ne? Dolores, die Ex-Präsidentin von Madrid, Esperanza Aguirre, ne? die zwar jetzt nicht mehr Präsidentin ist, aber immer noch die graue Eminenz innerhalb der Partei, ne? Gegen die Generalsekretärin, gegen diese de Cospedal, ne? Die hauen sich auch gegenseitig Beleidigungen um die Ohren, ne? Wegen dieser Barsenachs-Geschichte, wie die behandelt wird, ne? Und auch wegen der korrupten Gesundheitsministerin, die immer noch nicht rausgeschmissen ist aus der Regierung. Ne? Und die werfen sich gegenseitig vor, ganz offen, ne? Du bist blöd, die andere sagt, du bist schwachsinnig. Ja, stimmt. Ja, also das finde ich doch nett, was da... Ich finde es toll, zum Beispiel, es sind Palastintrigen, die gab es schon vor 500 Jahren am Hof in Madrid. Nur wir haben heute das Privileg, diesen Palastintrigen beiwohnen zu dürfen und dürfen zugucken. Yeah. Und das ist praktisch unser Privileg, das wir heute haben. Wir können natürlich nicht eingreifen, wir können diese Leute nicht festnehmen lassen oder aus ihren Palästen werfen. Aber immerhin können wir uns über sie lustig machen. Und das ist ja schon mal was. Insofern sind wir privilegiert, nicht nur Opfer. Ja. Aber aus ihren Palästen werden wir sie schon... trotzdem rauswerfen. Ne? Denn hier natürlich in Katalonien, da wollen sie auch nicht weniger sein. Ne? Da werden jetzt gerade zwei von der Unió-Partei kommen in den Knast. Die müssen tatsächlich in den Knast, physisch, wegen illegaler Parteienfinanzierung. Und zwei andere von derselben Union denunzieren wiederum einen anderen, der von der Schwesterpartei ist, von Convergencia Democratica, dass er sie über ein Detektivbüro ausspioniert hat. Und so gibt es jeden Tag irgendwie wieder neue Nachrichten. Also aus den Palästen. Ja, genau. Ne? Das Neueste aus den Palästen. Was auch interessant ist, sind diese Kindergeburtstage, die sich die Gesundheitsministerin, schon der Name Mato heißt ich töte, eine Gesundheitsministerin, die ich töte heißt, und die den Kranken buchstäblich, und meine Damen und Herren, ich wiederhole nochmal, das sind keine Metaphern oder irgendwelche bunten Bilder, die wir sagen, den Kranken die Betten wegnimmt, Ärzte entlässt, dann dem Volk die ärztliche Versorgung wegnimmt. Diese Frau heißt ich töte, Mato, die letztlich ihre Kindergeburtstage durch den korrupten Finanzier der Bestecher finanzieren, und die ist noch im Amt, die Frau. Niemand hat sie aus ihrer Amtsstube festgenommen und hat gesagt, du hast Schmiergelder angenommen von interessierten Unternehmern und hast damit deine Kindergeburtstage gefeiert. Das ist unglaublich. Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM. Wir sagen die Dinge, wie sie sind. Jo. Hello to everybody out there. You're listening to Niemandsland. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Die letzte halbe Stunde hier im Niemandsland, das waren die Katastrophen und kommentierten Meldungen von uns. Was wir heute gar nicht gemacht haben, war die Presseschau, den Presseüberblick. Das können wir mal so locker jetzt hier so dranhängen. Ich gehe mal durch die wichtigsten deutschen Presseorgane im Internet. Da bin ich erstmal in der Spiegel-Rubrik gelandet, auf der Spiegel-Seite. Die kommen ganz groß raus, und das ist auch interessant. Nordkorea droht mit atomarer Aufrüstung. Das hören wir jetzt seit ungefähr 20 Jahren, hören wir dasselbe. Die drohen mit atomarer Aufrüstung. Mal heißt es, sie haben die Atombombe, dann nicht, dann rüsten sie auf, dann ist dies, dann ist das. Das ist eine ewige Keule, die immer dann in die Kreisläufe der öffentlichen und privaten Informationssysteme geschickt wird, diese Meldung, wenn man irgendwas überdecken oder irgendetwas schocken will. Ich weiß nicht was und was im Moment, aber das kommt zyklisch immer wieder. Wie gefährlich, teuflisch, diktatorisch und gemein dieses Nordkorea ist, dann sieht man immer diesen kleinen, halbdicken Diktator mit einem Fernglas in einem Bergbunker, der guckt dann auf irgendwelche Ziele irgendwo anders, auf irgendwelche Ami-Stützpunkte. Und das ist dann immer wieder dieselbe Meldung, seit vielen, vielen Jahren. Was dann auch wieder die freie Welt, den Westen, die internationale Gemeinschaft veranlasst, einen scharfen Boykott gegen dieses Regime und natürlich von der UNO wieder Sanktionen gegen das Land zu verschärfen. Dann eine Meldung zum Thema Ägypten im Spiegel. Gericht bestätigt Todesstrafe für 21 Fußballfans. Wegen der tödlichen Krawalle nach einem Fußballspiel im Jahr 2012 sind in Ägypten rabiate Fans und Polizisten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Zudem bestätigte das Gericht in Kairo 21 Todesurteile für Ultras. Der Richterspruch könnte neue gewaltsame Ausschreitungen provozieren. Dann gibt es eine Meldung aus Italien, worüber wir auch vorhin gesprochen haben. Da ist die Frage, können Politiker in einem System mitmachen, das sie ablehnen? Ja, meinen viele Abgeordnete der Grillo-Bewegung Movimento 5 Stelle, 5 Sterne, nach der Parlamentswahl in Italien. Der Ex-Komiker selbst sieht das anders und drängt auf einen Kurs ohne Kompromisse. Dann immer wieder Meldungen, fürchterliche Selbstmordanschläge, mal in Kabul, mal in Bagdad, mal in Pakistan, irgendwo. Der US-Kriegsminister, ein gewisser Chuck Hagel, ist gerade zu Besuch. Und dann fliegen da wieder Menschen in die Luft und niemand weiß, wer das war. Islamisten, CIA-Agenten, wer weiß, es hört nicht auf. Frauen dieser Welt, alles was Männer so unerträglich macht, könnt ihr auch. Also traut euch mal und seid nicht immer so niedlich, sondern laut und abstoßend. Das war eine der Parolen, die der Spiegel auf seiner Homeseite für den Internationalen Frauentag gestellt hat. Der war gestern, 8. März. Noch ein Blick auf die Taz-Seite. Die kommen heute mit einer Debatte zu den Bio-Lebensmitteln ins Internet. Abrüsten im Hühnerstall, heißt es da. Die Zahl der Tiere muss begrenzt werden. Bio- und konventionelle Hennen parallel zu halten, gehört verboten. Alles andere ist Makulatur. Dann sieht man ein Foto, da sieht man ein Meer von Hühnerköpfen, die eng aneinander gepresst in einem gewaltigen Legehennenhof vegetieren, kann man da nur sagen, und von morgens bis abends wahrscheinlich sich kratzen, scharren und sich mit Medikamenten und Clenbuterol verseuchtem Futter vollstopfen. Das essen wir dann nachher als leckere Hühnchenschenkel oder Schnitzel. Merkels Zeit läuft ab, heißt es da weiter auf der Taz-Titelseite. Die Kanzlerin ist nicht unser Schicksal, findet zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt. Urban Priol glaubt, Merkel warte einfach ab, bis Gott sie zu sich holt. Streit der Woche, etwas satirisch. Dann bringt der Spiegel ein Interview mit der neuen Chefin von Amnesty International in Deutschland. Die neue Amnesty International Deutschland-Chefin Selmin Zaslikan über ihre Herkunft aus konservativem Elternhaus, Afghanistan und den Waffenhandel. Ich möchte Amnesty International gern noch internationaler machen, sagt sie. Die zweite und dritte Generation Einwanderer soll sich von Amnesty auch vertreten fühlen und bei uns vorkommen. Anscheinend funktioniere ich als Vorbild. Das wurde mir erst jüngst bewusst. Meine Tochter erzählte mir, wie stolz die Mütter ihrer Freundinnen, Frauen aus der gleichen Einwanderergeneration wie ich, darauf seien, dass eine Deutsch-Türkin an der Spitze einer solch angesehenen Organisation steht, Amnesty International Deutschland. Außerdem werde ich bald auch in türkischsprachigen Medien auftreten und über Menschenrechte dort sprechen. Auf Themen wie Kurdenrechte oder auf Kritik an Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan reagiert auch die türkische Gemeinschaft in Deutschland empfindlich. Dazu sagt Frau Galiskan, die türkische Gemeinschaft ist kein einheitlicher Block. Wenn überhaupt, kann man von der Mehrheit der Türken in Deutschland sagen, dass sie wertkonservativ sind. Ein Potenzial, das übrigens CDU und CSU schon seit Jahrzehnten nicht nutzen. Ich hoffe, dass wir von denen, die weniger türkeiorientiert und nationalistisch denken, manchen für Amnesty International gewinnen können. Frau Selmin Galiskan ist 46 Jahre alt, sie ist seit dem 1. März Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland von 2003 bis 2010. 2010 arbeitete sie bei Medica Mondiale, reiste für diese Frauenrechtsorganisation viel nach Liberia, in den Kongo und nach Afghanistan. Zuletzt arbeitete sie für die European Women's Lobby in Brüssel. Kaliskan ist in Düren geboren und hat eine Tochter. Jetzt aber sind wir schon in der Abteilung Kultur auf die Kulturseite der ARD.de, der Internetseite des Ersten Deutschen Fernsehens. Da gibt es zuerst einmal die Sensation an diesem Wochenende, Till Schweiger als TV-Kommissar. Schweiger geht auf Schurkenjagd. Am 10. März zeigt das Erste den ersten Hamburger Tatort mit Till Schweiger als Kommissar Nick Chiller. Der muss sich gegen einen kriminellen Clan durchsetzen, der die Unterwelt der Stadt beherrscht. Die Erwartungen an den neuen Tatort sind hoch und die Meinungen sind geteilt. Es gibt ja Leute, die hassen Till Schweiger und es gibt Leute, die finden den aus irgendeinem Grund toll. Ich habe letztens übrigens einen Film mit ihm gesehen, der heißt Coco Vin. Coco Vin wird mit K und W geschrieben, heißt aber eigentlich Coq au Vin. Das ist ein französisches Gericht und der Film ist wirklich sehr schwach, ich muss sagen. Der ist manchmal sogar streckenweise sehr peinlich. Da spielt Till Schweiger so einen ewigen älteren Lausbub, der von einer Frauengeschichte zur anderen hüpft, dann aber irgendwo ein Töchterchen hat, um das er sich kümmern soll. Es ist wirklich jämmerlich. Und was auch bei ihm auffällt, und das wird viel parodiert in Deutschland und kritisiert, ist seine nörgelnde Stimme. Man kann ihn manchmal kaum verstehen vor lauter Nörgel, Nörgel, Nörgel. Er spricht also sehr undeutlich. Als Schauspieler eigentlich tödlich. Dann gibt's sehr viele Nachrichten um die Poplegende David Bowie, die ja in den 70er Jahren in Berlin gelebt hat. Und nach Jahren der Zurückgezogenheit veröffentlicht Popkünstler David Bowie nun einen neuen Song, der tief in die Vergangenheit blickt. Nostalgische Bilder vom alten West-Berlin vor einigen Jahrzehnten tauchen auf. Wie war das damals eigentlich? Nachzugucken auf der ARD-Homepage. David Bowies neues Album The Next Day, übrigens auch schon im Handel. Kommen wir auch zum Thema Film. Es gibt einen Film, es gibt ein Politdrama, das heißt No. Ich weiß nicht, Werner, ob du das schon gesehen hast. Das Politdrama No. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe es auf meiner Liste und bin leider noch nicht. Im Hinterkopf habe ich das. Dazu lese ich ganz kurz eine ganz schnelle Kritik. No spielt Ende der 80er Jahre in Chile und erzählt Werbefachmann, Adischen Gael Garcia Bernal, der für eine politische Kampagne gegen das Militärregime verpflichtet wird. Pablo Larraíns Oscar-orientierter Film, eine Mischung aus Sozialsatire und Politthriller, so schreibt der Spiegel, ist ein überaus kurzweiliges Lehrstück über Demokratie. Es erzählt davon, wie schwierig es ist und wie beglückend, Menschen den Glauben daran zurückzugeben, selbst entscheiden zu können, von wem sie regiert werden. Ja, ich habe ihn auf der Liste, Werner. Ich würde ihn mir gerne ansehen. Mal gucken, ob das dieses Wochenende klappt. Aber zwischen Besuchen und anderem Kram kommt man da manchmal nicht zu, ins Kino zu gehen. Dann wird im Moment in Deutschland diskutiert, was eigentlich das gestrichene Wort ausmacht. Ob Schauspieler oder Politiker, wenn Journalisten Prominente zum Interview treffen, wird im Anschluss häufig um die Freigabe von Zitaten gerungen. Doch viele Journalisten klagen, dass dabei inzwischen immer wieder Grenzen überschritten werden. Das heißt, es gibt dann Interviewte, die nachher nicht erlauben, das, was sie gesagt haben, auch zu veröffentlichen oder an Formulierungen rumfallen. Ein Ärgernis. Und dann zum Schluss noch auch ein Film, Töte zuerst, Innenansichten aus Israels Geheimdienst. Es gibt eine Dokumentation über den israelischen Geheimdienst Shin Bet. Töte zuerst ist zur Maxime des israelischen Inlandsgeheimdienstes geworden. Sechs ehemalige Chefs des Shin Bet äußern sich erstmals vor der Kamera zu ihrer Arbeit. Sie erzählen von gezielten Tötungen gegen Hamas-Aktivisten und darüber, wie in diesem Krieg das Wort Moral jegliche Bedeutung verloren hat. Eine Dokumentation des Regisseurs Dror Morech. Israel tötet zuerst und dann guckt es, was da überhaupt zu töten war. Nach dem Motto, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer, ja, als in dem Fall Palästinenser. Ja. Also Shin Bet ist ja der Geheimdienst, der Inlandsgeheimdienst dort, was man besser kennt, was populärer ist, in Anführungszeichen. Ist der Mossad. Ja, aber darum geht's. Ne? Erstmal abknallen und dann ist das Problem gelöst. Ne? Jo. Gelogen. Peaches hat sich 200.000 Jahre ungefähr sich zweimal 100.000 Jahre mit dem ersten Mensch und auch der Hass geboren in Ja, und nur noch ein paar Minuten sind wir hier live auf Sendung im Niemandsland. Wir sagen fast schon Tschüss. Noch ein paar Dinge zum Schluss. Fast schon. Ja, nach deinem letzten Blick auf die kulturellen Ereignisse und dem Blick in die Vergangenheit mit David Bowie, noch ein Ausblick für nächste Woche. Da ist schon der nächste Dienstag ein ganz wichtiger Tag. Warum? Das ist der 12. März und da kann man sich dann aussuchen, was man macht. Zum Beispiel sich aufs Sofa setzen und sich den ganzen Tag Notizen reinziehen aus dem Fernsehen und aus dem Radio über die Konklave, die dann zusammentritt, um den neuen Papst zu wählen. Jetzt leben wir schon 8 Tage ohne Papst, also ich fühle mich schon total verwitwet, verwaist. Ja, oh ja, und die Verbindung zu Gott ist ja nicht da. Aber ja. Wir haben keine Verbindung zu Gott. Genau, das ist also wirklich das ist schlimm. Das ist das Schlimme. Und jetzt ab nächsten Bruder Dienstag. Bruder Werner. Ja, ab nächsten Dienstag gibt es dann Hoffnung wieder, dann soll der neue Papst gewählt werden. Da haben wir ja kurz schon angesprochen letzte Woche, dass dann diese Kardinäle da zusammentreten und das aushandeln untereinander. Und wer darf jetzt da teilnehmen und wer nicht? Kardinäle gibt es ja wie Sand am Meer. Ne? Und dann gibt es eine Liste, eine schwarze Liste von Kardinälen, die, sagen wir mal, problematisch sind. Sollen sie teilnehmen? Hm. Wenn sie teilnehmen, sollen sie abstimmen dürfen? Also unter anderem dieser Mergoni von Los Angeles, der also wirklich über 100 Päderasten jahrelang gedeckt hat und sie nicht angezeigt hat. Der stand also auch auf der Liste. Dann, wie geht er damit um? Er sagt dann, ich werde verfolgt. Es gibt eine Kampagne, eine Verschwörung gegen mich. Aber ich werde weiterhin auch meine Feinde lieben. Ich nehme teil an der Konklave. Gut, also solche Sachen kann man sich da reinziehen am nächsten Dienstag. Das wäre aber, sagen wir, eher eine passive Haltung, ja, vom Radiohörer oder vom Fernsehzuschauer. Dann auch passiv, aber doch mit mehr Emotionen und mehr Interesse. Abends um 20.45 Uhr spielt dann der Barca gegen AC Mailand und hat also die letzte Möglichkeit, doch noch weiterhin zu spielen. Schicksalsspiel. Ja, in der Champions League. Gut, und dann eher aktive Teilnahme wäre möglich. Das fängt allerdings schon um 8 Uhr an, abends im Goethe-Institut. Und zwar ein gewisser Eugen Ruge, Schriftsteller, früher von Hause aus Mathematiker, stellt sein Buch vor In Zeiten des abnehmenden Lichtes. Ich lese mal schnell vor, worum es da geht. Der mit dem Deutschen Buchpreis 2011 ausgezeichnete Roman In Zeiten des abnehmenden Lichtes gilt als eines der großen Werke über die Epoche der untergegangenen DDR und die Zeit nach dem Mauerfall. Inspiriert von seiner eigenen Familiengeschichte spannt er 1954 als Sohn eines verbannten Historikers im Ural, geborene Schriftsteller Eugen Ruge, einen Bogen über 5 Jahrzehnte von 1949 bis 2001, 4 Generationen und mehrere Länder, unter anderem Mexiko auch. Und der Autor selber, Herr Ruge, stellt die spanische Fassung jetzt in Barcelona vor, im Goethe-Institut. Es wird dann auch ein Gespräch geben mit der Literaturkritikerin Cecilie Dreimüller im Goethe-Institut abends im 4. Stock in der Calle Manso. Eintritt selbstverständlich frei. Und 2 Tage später, am 14. März, am Donnerstag, gibt es dann noch einen Film, allerdings nicht im Goethe-Institut, sondern im Ateneo Barcelonés in der Straße Canuda 6. Titel: Nichts ist besser als gar nichts. Beginnt um 19 Uhr in diesem Ateneo, Eintritt frei. Inhalt: Wie überleben, wenn man in einer deutschen Großstadt plötzlich ohne Geld dasteht und nur noch ein Gruppenticket für die öffentlichen Verkehrsmittel besitzt? Macht Not wirklich erfinderisch? Der Regisseur Jan Peters beantwortet diese Frage mit einem inszenierten Selbstversuch inmitten einer dokumentarisch abgebildeten Wirklichkeit. Nichts ist besser als gar nichts, nähert sich den Themen Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit mit einer entlarvenden Mischung aus gespielter Naivität und Ironie. Eintritt frei. Ja, tschüss Werner, vielen Dank für diese Meldung. Nicht zu danken. Schönes gern Wochenende. Bis nächste Woche. Und wir grüßen Bammel von hier aus. Der Richtig. Liegt nämlich im Krankenhaus und wir wollen, dass er ganz schnell wieder fit ist, gehen kann, sich wohlfühlt. Alles Beste, alles Gute, Bammel. Mal gucken, ob wir dich besuchen kommen. Mal sehen, ob das klappt. Jo, agur, meine Damen und Herren, das war's für heute im Niemandsland. Ein wunderschönes Wochenende. Wir sind ab nächste Woche im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org und unter niemandslandradio.blogspot.com.es zu finden und nachzuhören. Agur, jo, auf Wiedersehen. Tschüss, alles Gute. Der Mond in mein Gemach hinein, weil er da draußen so allein im Schneefeld bei den schwarzen Bäumen stand. Ich habe ihm ein Kissen hingerückt, damit er ruhen konnte, und er tat beglückt sich untern Kopf. Dann legte ich ihm die Hand schnell auf die Augen. Und dann schlief er auch. Mich aber plagte schlechte Luft im Bauch. Sie plagte mich, bis eine Uhr schon 12 schlug. Da hatte ich verdammt genug und ließ sie ab. Die Luft Davon ist zwar der gute Mond nicht aufgewacht, doch in dem Fenstereck die Mäusefrau. Sie hat im ersten Schreck geboren, was noch gar nicht fällig war. Die kleinen rosa Schnauzen piepsten da so nett, dass ich sie zu mir nahm ins warme Bett. Mein Gott, die winzig kleinen Dinger noch ganz nackt und blind dabei. Wie hat das Elend mich gepackt? Ich glaub, dass mir was Nasses in die Augen kam. Dabei hat manches Mädchen schon von mir so unverhofft wie dieses Mausetier ein Kind gekriegt und starb vor Scham. Die armen Würmer aber kuschten sich in meine Hand, als wäre ich ihr Vater Mäuserich. Zuletzt war auch die Mäusefrau so zahm geworden, dass sie schwänzelnd zu mir kam. Die schwarzen Augen glänzten froh und groß in mein Gesicht hinein. Im milden Licht der Winternacht habe ich mich zu den Mäusen aufgemacht. Du aber fragst, warum denn nur? Hör zu, es ist kein Tier so klein, das nicht von dir ein Bruder könnte sein. Ich will als Portugiesen noch keine Vorschriften machen. Ich hab nur ein paar gut gemeinte Ratschläge. Was für Ratschläge? Steht hier nicht rum, geht lieber mal